war 2011, kann die. Es fing an 92 Bergen auf Rügen. Von da an war's nur ein Berg voller Lügen. Ich lag nachts wach in meinem Kinderbett. Ich hab mich gefragt, ob ein Sinn dahinter steckt. Wenn wir geboren werden und sterben, wieso interessiert es Leute, ob wir reich werden? Wieso muss man in die Schule gehen und lernen? Wieso hat meine Mutter keine Ferien? Wieso sagt man, genieß die Jugendzeit? Schade zu sehen, dass nichts von der Jugend bleibt. Sag mir, wieso ist das so? Wieso verkauft Christoph Koks? Wieso geht sie auf den Strich für Geld? Was ist der Grund, dass eine Welt zerfällt? Wer macht diese Regeln hier? Wieso muss man kämpfen, um mich zu verlieren? Sag mir, warum ist das so? Sag mir, wieso bist du so? Sag mir, was ist passiert? Sag mir, wieso steh ich hier? Sag mir, warum ist das so? Sag mir, wieso bist du so? Sag mir, was ist passiert? Sag mir, wieso steh ich hier? Ich war schwerziehbar, Heimkind allein gelassen. Sag mir, was der Scheiß bringt. Sag mir, was haben diese Drogen hier zu suchen? Und wieso fang ich an, meinen Vater zu verfluchen? Wieso war meine Kindheit kacke? Wieso hab ich seit 5 Jahren die Bullen an der Backe? Wieso? Weshalb, warum, Homie? Ich frag dich, wieso bleibst du stumm? Wieso war ich in Würzburg und nicht in New York? Wieso gehen Menschen, die man liebt, irgendwann fort? Wieso schreib ich diesen Text? Wieso bin ich hängen geblieben auf Rap? Nenn mir den Grund, wieso ist das so? Ich zünd den Text an und der brennt lichterloh. Wieso bin ich froh? Ich rauch ein, es kommt einfach so. Sag mir, warum ist das so? Sag mir, wieso bist du so? Sag mir, was ist passiert? Sag mir, wieso steh ich hier? Sag mir, warum ist das so? Sag mir, wieso bist du so? Sag mir, was ist passiert? Sag mir, wieso steh ich hier?